Die koreanische Volksarmee hat bereits voller Ernst erklärt, dass sie alle Psychokriegsführungen gegen Nordkorea, die an der militärischen Demarkationslinie erfolgen, für die militärische Provokation gegen die D-Völker halten und sie auf keinen Fall dulden wird. Trotz dieser Warnung installieren die Kriegsfanatiker der südkoreanischen Armee ab 27. Oktober in der Nähe ihres Wachpostens Igili vom Kreis Cheolwon, Bezirk Gangwon, Südkorea, innerhalb der entmilitarisierten Zone an der militärischen Demarkationslinie erneut einen 10 Meter hohen und 18 Meter langen großen LED-Bildschirm. Dies erfolgt nach der offiziellen Erklärung des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, dass es für die Verstärkung der Psychokriegsführung sowohl die Lautsprecher zahlenmäßig vermehren und die Sendezeit verlängern, als auch durch die Installation des neuen LED-Bildschirms die optischen Psychokriegsmittel allseitig einführen werde. Die südkoreanischen Kriegsfanatiker verlautbarten rücksichtslos, dass der LED-Bildschirm größere psychische Wirkung als Sendungen durch Lautsprecher habe und dass sie dabei nicht nur die Schriften wie in der Vergangenheit, sondern auch die bewegten Bilder durch moderne mobile und feste Bildschirme ausstrahlen würden. So haben sie diesmal den ersten Schritt für die Erfüllung des Plans getan. Die Installation des neuen LED-Bildschirms für den psychologischen Krieg gegen den Norden in Südkorea geht von der bösen Absicht dazu aus, die extreme Auseinandersetzung mit den Landsleuten zum direkten militärischen Zusammenstoß zu führen. Auch die südkoreanischen Beamten wissen Bescheid, dass die Armee der DVK, die ihren Staatsführer und Gesellschaftsordnung mit Waffe verteidigt, die böse Anti-DVK-Kampagne, die direkt vor ihren Augen geführt wird, nicht dulden wird. Der LED-Bildschirm sollte als ein Zielobjekt vom Norden dienen. Dann wollen die Südkoreaner unter dem Vorwand der Gegenmaßnahme der koreanischen Volksarmee ihre militärische Provokation rechtfertigen. Die tollwütigen Umtriebe der südkoreanischen Armee zur Erweiterung des psychologischen Krieges machen die gespannte Lage des Gebietes an der militärischen Demarkationslinie völlig unvoraussehbar. Die Südkoreaner trieben mit den Lautsprechern an der Front eine böse Demagogie und verübten alle niederträchtigen Machenschaften, um die DVK zum Schwanken zu bringen. Doch als es sich als nutzlos erwies, wollen sie sogar den LED-Bildschirm als ein Mittel für Konfrontation mit den Landsleuten missbrauchen. Sie werden für ihre unbesonnene Tat sicher schwer büßen müssen. Obwohl die südkoreanischen Militärs aus dem großen Bildschirm gewissen Nutzen ziehen wollen, würden sie bloß unbarmherzige Vergeltungsschläge der koreanischen Volksarmee einschließlich der direkten Zielschüsse bekommen. Die Armee der DVK ist vom Hass und Rachegefühl gegen die Konfrontationsfanatiker erfüllt. Die Kriegsfanatiker der südkoreanischen Armee sollen vor den Augen der koreanischen Volksarmee nicht unvernünftig handeln, sonst würden sie ihren Selbstuntergang herbeiführen.